So, hallo, ich bin Sabrina. Ich komme von der Gruppe MFG, was so viel heißt wie meine Frauengruppe in Leipzig. Wir machen zu verschiedenen feministischen Themen Veranstaltungen, haben auch schon verschiedene Artikel geschrieben, also zum Körperbild oder zur Einführung, erstmal, was ist überhaupt das Patriarchat, zur weiblichen Sexualität und patriarchalen Sprache. Heute soll es uns aber eben um die Entwicklung und die historische Entwicklung des Frauenbildes und der Frauenbewegung gehen. Ich habe mich dabei ausgehend von folgender These, erstmal Überblick, richtig. So, also ich versuche hier wirklich ein riesiges Feld abzufassen. Es kann dadurch irgendwie nur fragmentarisch bleiben. Also ich möchte kurz beginnen, wirklich bei vormodernen Gesellschaftsstrukturen, also Mittelalter, dann kurz was zur Frühzeit, zur Aufklärung, Französische Revolution sagen, wie dort eben sich das Frauenbild gestaltete. Dann übergehen von der 48er Revolution in Deutschland auch zur sogenannten ersten Frauenbewegung und Ersten Weltkrieg. Dann also der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Dann kommen wir natürlich dann auch zur zweiten Frauenbewegung in den 60er, 70er Jahren. Da werde ich noch kurz was zur Frauenpolitik in der DDR sagen und dann noch ein bisschen ausführlicher, aber eben leider auch nicht so, wie es eigentlich es gebührt, was zum gegenwärtigen feministischen Strömungen sagen und vielleicht auch, also und darauf auch eingehen, wo vielleicht auch so eine Queerkritik ihre Grenzen hat hinsichtlich einer Kapitalismuskritik. Genau. Jetzt sage ich aber, von welcher These ich ausgehen werde, ich mich diesem Thema genähert habe. Die Frauenrechtlerinnen können und konnten nur Erfolge erzielen, sofern die Gesellschaft ihren Nutzen daraus zieht bzw. gezogen hat. Die Errungenschaften führten nicht zur Destabilisierung des Patriarchats, sondern zur Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und dieses moderne Moment sozusagen, was die Frauenbewegung immer also sehr häufig hatte und wie ich finde auch heute in der Queerbewegung hat, das möchte ich eben versuchen, ein bisschen rauszuarbeiten. Und habe da jetzt auch nicht so viel Wert auf einen historischen vollständigen Abriss gelegt. Also ich denke, da gibt es eine Fülle an Informationen. So die Geschichte der Frauenbewegung kann man sich auch gut bei Wikipedia oder so nachlesen. Und ich möchte mich aber eben, habe mir Aspekte rausgewählt, die diese These eben stützen. Genau. Bis zum Mittelalter gestaltete sich das Frauenbild in der Gesellschaft noch so ziemlich anders, als wir es heute kennen oder dann in der modernen Gesellschaft kennenlernen. Die Frau wurde hier eben auch so ein Stück weit dämonisiert, weil man sich ihre Gebärfähigkeit nicht erklären wollte. Sie war so ein Mysterium, die auch gefürchtet wurde, auch als Heilerin bewundert wurde. Also das sind so die populärsten Sichtweisen, die man eben so vom Mittelalter eben hat, also dass sowas eben auch möglich war. Sie wurde aber eben auch hier schon durch ihre Gebärfähigkeit mit Natur assoziiert, mit dem Unbeherrschbaren und eben auch Unerklärbaren, eben auch ziemlich mystifiziert und gefürchtet eben auch. Es gab weiterhin bis zum Mittelalter noch nicht diese klare gesellschaftliche Trennung, wie wir sie heute und danach eben vorfinden, wo so privater und öffentlicher Bereich so direkt voneinander getrennt waren. Sodass die Einflussmöglichkeiten von Frauen, sagen wir mal, zumindest undefinierter waren. Also es heißt nicht, dass es im Mittelalter kein Patriarchat gab, aber es war eben noch kein Strukturprinzip, wie es eben danach der Fall war. Und hier war sozusagen die Position der Frau noch undefiniert, nicht so markiert, auf einen bestimmten Bereich reduziert, wie es danach der Fall war. Was nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie die Frauen ein Superleben im Mittelalter hatten. Aber es war eben anders strukturiert. Und es war eben so eine direkte Herrschaft eher von Männern über Frauen. Und wir hatten noch nicht dieses Strukturprinzip dahinter. Das setzte sich dann durch mit der Ausdehnung der Warenproduktion und des Geldverkehrs in der frühen Neuzeit. Hier war es jetzt wichtig, um eben in der öffentlichen Sphäre, wo Handel betrieben wurde und so weiter, zu bestehen zu können, bestimmte Eigenschaften an den Tag zu legen, die wir als männlich wahrnehmen, ne? Also sehr rational zu sein und alles andere, was eben dem nicht zuträglich ist, von sich abzuspalten, aus dieser Sphäre abzuspalten. So war es eben notwendig, um diese männliche Rationalität durchzusetzen, alles Irrationale aus dem Weg zu räumen. Alles, was eben nicht zuträglich war. Es ging eben jetzt hier auch um direkte Naturbeherrschung, nicht mehr um sich um zu überleben, sondern um eben, so wie es vorher der Fall war, sondern oder die Natur zu bearbeiten, sondern wirklich sie zu beherrschen, um ihr Herr zu werden, um sie eben zu beugen, diesem Strukturprinzip eben auch zu beugen. Und da gehörte eben auch dazu, diesen unbezwingbaren oder ja, beängstigenden Dämon Frau, der mit Natur assoziiert war, zu beherrschen, indem man ihn domestizierte. Und jetzt wurden eben die Handlungsspielräume von Frauen stark eingeschränkt und die Frau wirklich sehr degradiert und auch klar definiert schon so ein Stück weit, was ist denn eine Frau. Und so wurde zum Beispiel im Hexenhammer einer Schmähschrift von 1487, war dann von den Frauen als verfehlte Tiere die Rede, als Übel der Natur oder als Werkzeuge des Teufels. Und diese Schmähschrift war dann eigentlich auch so der Beginn der nun folgenden Hexenverbrennung, Hexenverfolgung. Es ging also hier darum, so eine diffuse weibliche Bedrohung auszuschalten. Und es ist sozusagen ein Vernichtungsfeldzug gegen das Weibliche, gegen das, was ich auch von mir selber, was jeder bei sich selber abspalten muss, um in dieser rationalen Sphäre funktionieren zu können. Muss das eben abgespaltet werden und vernichtet werden. Also Vernichtungsfeldzug gegen das Weibliche. Und Roswitha Scholz legt das dann eben auch da, als dass die Hexenverfolgung eben das erste Modernisierungsphänomen darstellt. Und es werden jetzt eben alle Eigenschaften auf die Frau projiziert, die in der öffentlichen Sphäre nicht zuträglich sind. Das verstärkte sich immer mehr oder die Sphären wurden auch immer genauer voneinander abgegrenzt, dann auch im 18. Jahrhundert, wo es eben darum ging, wie schon gesagt, das Unbeherrschbare auszugrenzen und zum Beispiel eben auch auf Homosexuelle zu projizieren. Also die Kategorie Homosexualität musste auch erstmal sozusagen geschaffen werden, entsteht, damit man etwas in sie projizieren kann. Und alles eben das ausgegrenzt wird, was in dem bürgerlichen Subjekt, was sich nun konstituiert, nicht aufgeht. Es ist letzten Endes auch eine Disziplinierung, eine Selbstdisziplinierung, die notwendig ist, um in der Gesellschaft zu bestehen. Dementsprechend wurde eben die Frau als das andere Wesen wahrgenommen und so auch zum Beispiel aus dem Gleichheitsdiskurs der Französischen Revolution weitgehend ausgeschlossen. Hier war es eben auch wieder so, dass Frauen stark instrumentalisiert wurden während der Französischen Revolution. Sie beteiligten sich schon am Kampf, also berühmtes Beispiel ist ja dieser Marsch der Pariserinnen. Sie beteiligten sich am Kampf, aber sie wurden dafür letzten Endes dann auch wieder verhöhnt. Schiller sprach dann eben auch von Weibern, die zu Hyänen wurden. Und sie, also das, sie hatten nie irgendwie einen Vorteil daraus, dass sie sich eben an solchen Kämpfen beteiligten. Und sie wurden eben formell dann auch Frauenrechte und so weiter nie berücksichtigt. Zum Beispiel eben auch bei Rousseau hat die Frauen in seinem Gesellschaftsvertrag als Vertragspartner eigentlich nie vorgesehen. Ihnen wurde ganz klar die Vernunftfähigkeit abgesprochen. Sie sind, wurden in die Privatsphäre verbannt, der jetzt ganz klar eindeutig markiert, definiert war, dieser Bereich. Und letzten Endes kann man für diese Epoche sagen, der Mann hat gelernt, sich selbst zu beherrschen, seine alles Irrationale und so zu unterdrücken, zu beherrschen, und die Frau wird von dem Mann beherrscht. Diese Liberalisierungstendenzen, die dann eben in der Französischen Revolution begannen, führten sich dann aber eben auch fort, auch über die 48er Revolution dann in Deutschland, und beeinflusste natürlich auch weitestgehend die weitreichend die Frauen, die jetzt eben auch diesen aufklärerischen Gleichheitsgedanken für sich vereinnahmen wollen. Und es entstand hier eben gerade so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die sogenannte erste Frauenbewegung, die sich ganz grob, natürlich gab es noch wahnsinnig viele Differenzen untereinander, aber in die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung unterschied. Die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen gingen davon aus, dass so eine weibliche Selbstbestimmung nur möglich ist durch das Recht auf Bildung und auf Arbeit, was ihnen damals verwehrt war. Diese Forderungen sind nun nicht etwas, was jetzt total aus ihnen her selbst herauskommt oder so eine Eigenmotivation wäre, sondern das ist eben genau das, was die gesellschaftlichen Verhältnisse in dem Moment auch verlangten. Mit dem Zuge der Industrialisierung wurden einfach viel mehr Arbeitskräfte benötigt, und da fielen natürlich diese Forderungen der Frauen jetzt auf fruchtbaren Boden. Und so war es eben auch, dass sie ihre Motivationen kaum also als Eigennutzen formulierten, sondern sie sagten, sie müssen sich auch erstmal beweisen, um überhaupt etwas leisten, um überhaupt Forderungen stellen zu können. Also wieder so diese typisch weibliche Demut, um zum Beispiel ein Wahlrecht zu fordern oder so, müssen sie auch erstmal zeigen, dass sie es überhaupt verdient haben, so nach dem Motto. Und so war eben auch so, dass die Forderung nach Bildung und die Reform des Familienrechts eben auch vorrangig vor den Rechten als Staatsbürgerin. Also viele der Frauenrechtlerinnen lehnten zum Beispiel auch es ab, für ein Wahlrecht für Frauen zu kämpfen, weil es wesensfremd wäre oder weil es ihnen vielleicht nicht zusteht oder es im Moment noch zu vermessen ist, das zu fordern. Und haben sich viele davon abgewendet. Und die Frauen gingen eben davon aus, dass sie vornehmlich nicht um ihre eigenen Interessen kämpfen, sondern um die Interessen des sich nun konstituierenden Staates auch in Deutschland. Also es war auch eine sehr eine sehr nationalistische Motivation waren da eben auch drin. Und sie sagen eben, dass noch mehr als die Frau die Menschheit an Mängeln litt. Und sie waren nun gewillt, sich hingebend, aufopfernd diesem System, dem Staat, der Nation zu dienen, um sie eben durch ihr weibliches Wesen besser zu verbessern. So, ne? Und genau, und sie wollten eben ihre Pflicht in dem Staat als Bürgerin erfüllen. Und so, sie beschränkten sich nicht, aber sie konzentrierten sich sehr stark auf so wesensbestimmende Aufgaben, die eben dem Dienst des Volkswohls dienten, gerade auch im Zuge des Ersten Weltkrieges, wo dann eben so eine Heilsarmeen und so durch die Frauen entstanden. Und später sprach man auch von diesem Feminismus als Wohlfahrtsfeminismus. Sie fanden sich also auch wieder so in so der typisch weiblichen Bereichen wieder. Diese gemäßigten Frauen hielten eben an dieser Wesensbestimmung fest und fanden dann auch solche Forderungen, wie zum Beispiel Helene Stöcker sie formulierte 1905, die da schon interessanterweise die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen forderte, den Schutz von unehelichen Müttern und die Billigung von Homosexualität, war für die gemäßigten Frauen diese Forderung einfach zu radikal, und sie sagten auch, das diene eigentlich nicht dem Allgemeinwohl. Na, hier geht es ja nur. Und also da bleiben sie einfach auch in ihrem Status stecken. Ne? Also geht es doch nur um die Interessen einiger Frauen und nicht um das Allgemeinwohl. Ne? Auch so eine Gleichstellungsforderungen, wie Hedwig Dohm sie zu dieser Zeit propagierte, die absolute Gleichstellung im privaten und öffentlichen Recht von Männern und Frauen forderte unter dem Slogan, Menschenrechte haben kein Geschlecht, waren für die gemäßigten Frauen häufig zu provokant. Sie hielten eben an diesem Ergänzungstheorem fest, also dass Frauen und Männer wesensmäßig unterschieden sind und sich aber doch bitte harmonisch ergänzen sollen. Diese Bewegung war eben auch von so einem gewissen Gehorsam geprägt. Also sie hätten von sich jetzt auch nicht gedacht, dass sie irgendwie politisch tätig sind. Sowas war Frauen nämlich damals verboten. Sie durften sich nicht, also sie hatten keine Versammlungsfreiheit, sie durften nicht politisch aktiv werden, ihnen wurde ein Redeverbot auferlegt. Und das war eben auch der Grund, warum sie zum Beispiel die sozialistischen Arbeiterinnenverbände nicht aufgenommen haben, weil sie sagen, ihr macht eindeutig politische Arbeit und das gehört sich nicht. Ne? Und da haben sie eben sich diesen Gesetzen gefügt und viele fanden das, so meines Erachtens auch als sehr wesensbestimmend, eben, dass Frauen nicht derart politisch aktiv werden. Allerdings wurde dann auch die bürgerliche Frauenbewegung im Laufe der Zeit ein bisschen radikaler und so forderte dann auch 1925 der Bund Deutscher Frauenvereine, was so ein Dachverband war, zumindest die Liberalisierung des Abtreibungsparagrafen. Und 1931 kam es dann sogar schon auch zu so einer Selbstbezichtigungskampagne, wie wir sie eigentlich aus den 70ern kennen, mit dem Slogan "Ich habe abgetrieben". Diese Forderungen blieben aber gänzlich ohne Erfolg. Daneben formierte sich die proletarische Frauenbewegung, die jetzt im Gegensatz zur bürgerlichen die radikale Abschaffung der Gesellschaftsform forderten. Also sie kämpften nicht um Teilhabe in der Gesellschaft, sondern sie sagten, die Gesellschaft an sich ist das Übel. Und Clara Zetkin, eine der führenden Frauenrechtlerinnen damals in der Arbeiterbewegung, sagte dazu auch, Zitat, nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiter in den Vollbesitz ihrer Rechte gelangen. Was in diesem Zitat auch schon ein bisschen anklingt, ist allerdings, dass diese Frauenunterdrückung hier klassisch auch als Nebenwiderspruch gesehen wurde, dieser sozioökonomischen Bedingungen, denen auch Arbeiter unterlegen waren. Und auch Rosa Luxemburg sah in der Frauenunterdrückung keine Qualität an sich. Es war ein Aspekt unter vielen, der automatisch gelöst sei in einer klassenlosen Gesellschaft. Also Zetkin und Luxemburg addieren hier ihre Patriarchatskritik häufig so lediglich hinzu, zu so einer eigentlichen Gesellschaftskritik. Man kann grob sagen, dass eben die bürgerliche Frauenbewegung, die ihre Emanzipation durch Reformen innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse erlangen wollte, die proletarische Frauenbewegung sah eben das Heil nur in der Umsturz der gegebenen Verhältnisse, also nur durch Revolution. Sie wollten jetzt wirklich politisch mitwirken, sie forderten auch die Beteiligung an politischen Prozessen, waren also eindeutig politisch aktiv, sie forderten oder kämpften auch gegen das öffentliche Redeverbot und forderten die Versammlungsfreiheit und kämpften eben auch gegen den Ausschluss aus der Arbeit, immer wenn Notsituationen kommen oder Krisen kommen und keine nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung sind, sind die Frauen die Ersten, die eben arbeitslos werden. Aber eben diese Forderungen nach Arbeit fallen, wie gesagt, gerade in dieser Zeit auf sehr fruchtbaren Boden, da die Industrialisierung sehr viel mehr Arbeitskräfte brauchte, vor allem ungelernte Arbeitskräfte brauchte. Hier setzte man dann eben gerne die Frauen ein, die also auch auf der untersten Karriereleiter stehen blieben, sodass sich diese Herrschaftsstrukturen, auch wenn sie eigentlich kämpften für Emanzipation, in der öffentlichen Sphäre fortsetzten. Also dass die Frauen wirklich auf der untersten Karriereleiter waren oder aber ihnen diese Wohlfahrtspflege zugewiesen wurde oder sie sich selber zugewiesen haben. Ne? Also so typisch weibliche Wesenseigenschaften setzen sich einfach in dieser öffentlichen Sphäre fort. Man kann von dieser ersten Frauenbewegung sagen, dass sie doch häufig wieder instrumentalisiert wurde, auch bevor sich die erste Frauenbewegung so richtig formierte. In den 48ern waren sie wieder stark eingebunden, aber trugen eben davon, also haben davon keine Früchte geerntet. Sie erzielten einige Erfolge im Bildungs- und Berufssektor, wie wir schon gehört haben. 1900 kam es dann zum Immatrikulationsrecht für Frauen. Es wurden Mädchenschulen eingerichtet und 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, erfolgte dann auch das Wahlrecht für Frauen, für viele doch überraschend schnell. Und die Autorin Ute Gerhardt vermutet auch, dass es eventuell daran liegt, dass es einfach so eine Bankrotterklärung der Männerherrschaft in dem Moment war, nach dem Ersten Weltkrieg, wo der Staat am Boden lag, hat man eben dann solche Zugeständnisse gemacht. Der Kampf gegen die Ungleichheit in der Gesetzgebung blieb aber eben nahezu, also eigentlich vollkommen erfolglos. Im BGB von 1900, in der Verfassung, wurden keine der Forderungen der Frauen aufgenommen. Im Gegenteil, es wurden noch so tradierte Gegebenheiten, Verhältnisse noch zementiert durch dieses Gesetz. Die Frauen verloren mit der Heirat das Verfügen über ihr eigenes Vermögen. Der Mann konnte das Arbeitsverhältnis der Frau jederzeit kündigen und der Vater hatte das alleinige Erziehungsrecht. Und Ute Gerhardt resümiert dann auch, Zitat, tatsächlich wurde der Ausschluss der Frauen von politischer Teilhabe mit jedem Schritt auf dem Weg zur Etablierung einer bürgerlichen Gesellschaft ausdrücklicher geregelt. Also je mehr wir uns eigentlich in so einer liberalen, sollte man meinen, so eine liberale Gesellschaft bewegen, umso definierter, markierter wird eben auch die Zuständigkeiten von Männern und Frauen geregelt. Das Frauenbild überdauerte also wirklich auch diese erste Frauenbewegung in der Gesellschaft. Also die Frau galt weiterhin als Gesellschafterin, als Regiererin des Haushalts. Der höchste Beruf ist und bleibt der Mutterberuf. Auch in der proletarischen, in der Arbeiterbewegung wurde das ähnlich gesehen. LaSalle wollte eben oder forderte Zustände, wo eben auch so ein Einfamilienmodell funktionierte, wo eben Frauen nicht genötigt waren, arbeiten zu gehen, wie es eben im Moment der Fall war. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, kam es auch zur Rückführung der Männer auf ihre alten Arbeitsplätze auf Kosten der Frauen. Also sie verloren dann wieder, wurden wieder ihre Arbeitsplätze, je nachdem eben immer, ob sie gebraucht waren oder nicht. Auch nach der Einführung des Wahlrechts wurden sie zwar natürlich als Wählerinnen hofiert, aber es wurden eigentlich kaum Frauenthemen in die Parteiprogramme aufgenommen. Die Frauen hatten es sehr schwer, Einfluss zu gewinnen in den Parteien. Also man behielt hier trotzdem noch die Kontrolle und die Frauen hatten eben kaum einen Einfluss. Und meines Erachtens, was sehr bezeichnend ist, ist, dass da, wo man die Kontrolle verloren hätte, nämlich dann ganz im Individuellen, wenn man das Familienrecht liberalisiert hätte, wenn also Frauen über ihr Vermögen hätten verfügen können, über ihre Arbeitsverhältnisse selber bestimmen können, da hätte man sehr schnell die Kontrolle über sie verloren. Und bezeichnenderweise sind genau diese Forderungen nicht erfüllt worden. Aber das Wahlrecht, und hier hatte man trotzdem immer noch so ein bisschen die Hand drauf, die Kontrolle. Und dieses Familienrecht, das blieb eben den Frauen, oder die Reformierung des Familienrechts blieb den Frauen verwehrt bis in die BRD rein, bis 1957, wo dann die ersten zaghaften Änderungen in der Verfassung formuliert wurden. Gegen diese Frauen wurde natürlich, wie wir das eben auch heute noch kennen, sehr biologistisch argumentiert. Ihnen wurde, auch das ist bekannt, sofort Männerfeindlichkeit unterstellt. Es entstand sogar ein Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation. Die Bewegung sei zusammengesetzt aus, Zitat, alten Mädchen, sterilen Frauen, Witwen und Jüdinnen. Mütter sind nicht dabei. Ne? Also hier behält man sich sein schönes, tradiertes Frauenbild. Frau immer verbunden mit Muttersein. Und das alles andere sind dann halt irgendwelche komischen Emanzen, die keinen abgekriegt haben und die, ja, oder Jüdinnen oder irgendwie abnorm sind. Ne? Genau. Es wurde natürlich auf dem Arbeitsmarkt so ein Lohndumping durch die Frauen befürchtet und sie wurden als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt angesehen und es wurde keine Möglichkeit ausgelassen, sich über diese Frauenbewegung und die Frauenrechtlerinnen lustig zu machen. Im Zweiten Weltkrieg wurden dann eigentlich nahezu alle frauenpolitischen Errungenschaften dieser ersten Frauenbewegung wieder zurückgenommen. Es kam zu zahlreichen Berufsverboten. Es gab dann wurde eine Frauenquote von höchstens 10% an den Unis eingeführt. Und die Frau sollte eben jetzt, also die Ideologie war jetzt wieder sehr viel, noch viel prägender, dass sie eben die Frau nur Ansehen und Wertschätzung als Hausfrau und Mutter erlangt. Das Wochenbett bezeichnete Hitler eben auch als, Zitat, Schlachtfeld der Frau. Und bezeichnenderweise, also war sozusagen das Wesensbestimmende für die Frau, bezeichnenderweise kam es dann aber im Krieg, während sich der Krieg eben fortsetzte, zu notwendigen Änderungen, dass man die Frauen auch in der Wirtschaft brauchte und auf einmal wieder dieses Arbeitsverbot gelockert wurden. Und trotz dieser wesensfremden Tätigkeit auf einmal so ab 1937 wieder vermehrt Frauen eben in die Betriebe drang. Und das setzte sich dann auch fort in der Nachkriegszeit, wo man hier vor allem eben auf die Frauen angewiesen war in Deutschland, zum Wiederaufbau war, wo er ja eigentlich, man meinen könnte, dass der Widerspruch zum weiblichen Wesen offensichtlich ist, aber die biologistische Position überdauerte auch wieder diese Phase vollkommen unbeeindruckt, nämlich dann in den 50ern, als kein Bedarf mehr war an den weiblichen Arbeitskräften, wurden sie ganz schnell und ganz rigide auch wieder auf ihre Familie und Haushalt als ihr Mittelpunkt, ihr wesensbestimmender Mittelpunkt zurückgeworfen. Es kam hier jetzt eben ganz stark zu einer Remaskulinisierung in der Politik und in der Wirtschaft, die Frauen wurden hier verdrängt. So dass man eben sagen kann, dass die Integration der Frauen in so einen gesellschaftlichen Prozess immer abhängig war von der gesellschaftlichen Notwendigkeit. Je nachdem, so wurden dann immer Zugeständnisse gemacht. Und die feministische Germanistin Gisela Brandt formuliert das so: Je nach Bedarf der Wirtschaft wird den familialen oder den produktiven Aufgaben der Frau eine besondere Bedeutung zugesprochen. Immer so, wie es einem eben gerade in den Kram passt oder der Gesellschaft in den Kram passt. Ne? Auf diese sehr biedere und reaktionäre Atmosphäre der 50er und 60er reagierte ja dann bekanntermaßen die 68er-Bewegung, die Studentenbewegung. Die sah jetzt aber eben auch recht klassisch das Hauptproblem in der Klassengesellschaft und die Frauen stellten keine definierte eigene Klasse dar. Die Frauenfrage wurde ähnlich wie in der proletarischen Frauenbewegung wieder zu so einem Nebenwiderspruch erklärt. Hinzu kam jetzt auch noch, dass die Frauen sich im Zuge dieser nun propagierten sogenannten sexuellen Befreiung innerhalb dieser Bewegung zum Orgasmus und zum sexuellen Verlangen nahezu verpflichtet fühlten. Also es wurde gesagt, eure Sexualität wurde jetzt über Jahrhunderte unterdrückt, jetzt habt gefälligst Lust und jetzt fangt mal an. So, und dass sie sich dann eben auch wirklich da unter Druck gesetzt fühlten. Auch mit der Einführung der Pille, der Antibabypille, sind eben nicht nur Vorteile verbunden, sondern die Frauen merkten nun, dass sie auf einmal ständig sexuell zur Verfügung zu stehen hatten. Wenn man eben nicht machte, galt man in dieser Bewegung schnell als Brüde, eben ganz nach dem Motto, dass halt wirklich immer versucht wurde, diese sexuelle Befreiung auszuleben, ohne Pflichten zu übernehmen, sondern sich und seine Triebe und freien Lauf zu lassen. Hinzu kam auch, dass die Männer dieser Studentenbewegung auch einen großen Vorteil daraus zogen, weil sie eben im Gegensatz zu einem patriarchalen Familienvater zum Beispiel ihre sexuellen Bedürfnisse ausleben konnten, ohne die lästigen Pflichten dafür zu übernehmen. Ne? Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Sodass sie da eben auch nochmal davon profitierten, einfach weil sie auch entsprechend anders sozialisiert waren als Frauen. Aus dieser Atmosphäre heraus entwickelte sich dann die sogenannte zweite Frauenbewegung, die eben jetzt einen radikalen, also die marxistisch motiviert war und einen radikalen Ausbruch aus der Naturverfallenheit forderte, Geschlechtsstereotype radikal hinterfragte, eben auch ganz nach der These von Simone de Beauvoir, man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Ging sie jetzt eben auch davon aus, dass es nicht ausreicht, irgendwie im formalen formal, also rechtlich gleichgestellt zu sein, sondern es bedarf veränderter Sozialisationsbedingungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Also hier geht es jetzt nicht nur um den Arbeitsbereich, um die Gesetzgebung, sondern es müssen Veränderungen her in der Familie, im schulischen Bereich, im sexuellen Bereich, natürlich auch im öffentlichen Bereich, im Beruf. Ihnen ging es also jetzt nicht mehr nur um die Teilhabe an den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern eben um den radikalen gesellschaftlichen Umsturz. Das Problem der Frauenunterdrückung wurde jetzt eben auch als ein strukturelles erkannt, als ein patriarchales, wovon eben die Gesellschaft profitierte, und es wurde erkannt, dass die Frauen oder dass der Kapitalismus eben auch nur funktionieren kann durch das Patriarchat, und das Patriarchat den Kapitalismus konstituiert. Und deswegen ist eben natürlich die Folge davon, dass man den Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse auch fordert. Sie kritisierten die 68er sehr stark und meinten, dass diese zwar Anti-Autorität propagierten, aber eben in der Privatsphäre sehr autoritär weiterhin auftraten. Das Private war nicht Gegenstand von Reflexion, sondern hier wurde einfach entsprechend, wie man es gewohnt war, eben weiter sich entsprechend verhalten. Den Frauen wurden dann auch sehr schnell typisch weibliche Aufgaben, Tätigkeiten zugesprochen. Sie hatten so ausführende Arbeiten, eben das Abtippen von Flugblättern, die Kinderbetreuung, die ja diese Zeit maßgeblich organisiert wurde, fiel wieder vor allem den Frauen zu, damit die Macker auch mal ordentlich schön Revo machen können und nicht von ihren Quälgeistern belästigt werden. Und sie hatten eben mit Frauen zu Frauenthemen kaum Stimmrecht und wurden dafür einfach belächelt. Sie erkannten oder analysierten das auch, dass so eine typisch weiblichen Verhaltensweisen oder was man eben so als weiblich versteht, in dieser Zeit abgewertet wurde, also so wie eben Frauen auch sozialisiert sind, also viel Wert auf Familie, auf Geborgenheit, auf Emotionen, Sicherheit zu legen, das wurde abgewertet. Und es fand aber eine Aufwertung dem männlichen Prinzip zugeschriebenen Triebfähigkeit unterstellt. Und sie unterstellten eben den Männern lediglich die Befriedigung ihrer Haremsbedürfnisse. Und die Feministin Andrea Truman sieht auch hier keine sonderliche Emanzipationsmöglichkeiten innerhalb dieser 68er-Bewegung. Sie sagt, Zitat, gehörte die Frau früher einem Mann, hatte sie jetzt allen zur Verfügung zu stehen. Und jetzt fand eben während dieser Zeit so eine geschlechtsspezifische Solidarisierung statt, aufgrund dieser Atmosphäre, die da eben herrschte. Und diese vorläufige Isolation wurde eben so begründet, dass man die eigenen Bedürfnisse erstmal erkennen muss, artikulieren muss. Und vorher gab es eben so eine gemeinsame Identität als Frau noch überhaupt nicht. Ne? Dieses Frausein war immer sekundär. Diese Bewegung war ja sehr, also ist ja heute auch immer noch sehr präsent, war medial sehr präsent. Es kam zu so sehr aktionistischen Tätigkeiten, also zum Beispiel diese Kampagne gegen den Abtreibungsparagrafen in den 70er Jahren unter Federführung von Alice Schwarzer, mit dieser Selbstbezichtigungskampagne, mit den Slogans Mein Bauch gehört mir oder Ich habe abgetrieben. Ganz nebenbei bemerkt, gibt es auch heute noch kein Recht auf Abtreibung, sondern Frauen müssen immer noch den Staat um Gnade bitten, es tun zu dürfen. Sie kämpften hier auch stark gegen die Gleichsetzung von der Frau und Mutter, also dass Frauen nicht immer gleich irgendwie mit dem Mutterbild in Verbindung gebracht werden. Sie kritisierten die patriarchalen Familienstrukturen, sie organisierten Proteste gegen die Misswahlen, also kämpften auch gegen das Schönheitsideal an, protestierten gegen den Muttertag und versuchten der History auch eine Hörstory entgegenzusetzen. Auch Lesben erlebten hier in dieser Phase doch eine krasse Entwicklung. Aus den ersten zögernden Outings wurde dann auf einmal so die höchste Entwicklungsstufe des Feminismus, weil eben Lesben ja eigentlich sich unabhängig machen würden vom Mann und nicht ihre weibliche Attraktivität als Maßstab für ihre Weiblichkeit nehmen, um Männern zu gefallen und sie sich eben auch sexuell unabhängig machen. Ein Slogan dieser Zeit war eben auch, Feminismus ist die Theorie und Lesbianismus die Praxis. Es ist eine Praxis, aber ich glaube, es wurde immer später fehlzitiert. Ich glaube, es ist eigentlich eine Praxis. Okay. Also weiß ich vielleicht. Das passt was für mich heute. Okay. Ja, werde ich nochmal recherchieren. Es entstand jetzt also so eine, erstmalig so eine richtige feministische Lebenskultur, so eine Identifizierung auch damit, so, es in, so eine Gegenkultur oder eine feministische Lebensform. Man versuchte nun, Frauen zu politisieren, es entstanden Frauenzentren, Frauenverlage, man kämpfte gegen die Gewalt gegen Frauen, es entstanden Frauenhäuser, Frauennotrufe. Und durch diese zweite Frauenbewegung wurde auch erstmal so Gewalt in der Ehe überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht. Und man verbrachte eben jetzt auch Freizeit miteinander, mit Frauencafés, man organisierte Frauenfeste, wo sich natürlich die Männer sofort wieder ausgeschlossen und ungerecht behandelt fühlten. Das kennen wir ja alles. So, nun möchte ich noch Bezug nehmend auf meine anfängliche These zeigen, wie die Anstrengungen der Frauenbewegung dann doch wieder unfreiwilligermaßen, also vom Staat vereinnahmt wurden und dadurch die Forderungen nach so einem radikalen Gesellschaftsumbruch wieder abgefedert wurden und die Frauenbewegung, wenn auch unfreiwillig, zur Modernisiererin der Gesellschaft wurde. Andrea Truman legt da, wie eben die Liberalisierung des Abtreibungsparagrafen und auch die Einführung der Antibabypille eben auch eine neue Form der Bevölkerungspolitik darstellte, die ja eigentlich in staatlicher, eine staatliche Aufgabe, in staatlicher Hand liegt, wird jetzt hier also die staatliche Verantwortung abgewälzt auf die Frauen, die jetzt nicht nur die Kontrolle haben, sondern auch die Verantwortung. Auch viele Männer haben sich natürlich dann darauf ausgeruht, dass die Frauen ja jetzt die Pille nehmen. Und die Frauen hatten jetzt sozusagen die alleinige Kontrolle, aber eben auch die alleinige Verantwortung darüber. Und dieser Aspekt zeigt eben, wie sehr viele in der Konstituierung des bürgerlichen Subjekts wie staatliche Kontrolle dann auf einmal zur individualisierten Kontrolle wird, weil das einfach diese individualisierte Selbstdisziplin einfach das effektivste Mittel ist, um die Menschen eben zu disziplinieren. Es wird also jetzt ein eigenverantwortliches Subjekt errichtet, das gelernt hat, sich selbst zu disziplinieren und diese Selbstverwirklichung, die ja eigentlich auch hinter diesen Forderungen der Frauenbewegung stand, nach im Zuge dieses Abtreibungsparagrafen und so weiter, wird eben auch zum Instrument der Selbstbeherrschung und Andrea Truman sagt dazu, Zitat, so konstituiert sich das bürgerlich-männliche Subjekt, das seine Natur beherrscht, um andere zu beherrschen. Ähnlich erging es eben auch diesem Konzept der antiautoritären Erziehung, das ja durch die zweite Frauenbewegung und die 68er-Bewegung publik gemacht wurde. Auch die wurde zum Teil staatlich vereinnahmt und hier aber eben auch größtenteils aus ökonomischen Gründen, weil man jetzt in der postfordistischen Gesellschaft merkte, dass jetzt nicht mehr so blind folgende Arbeiter gebraucht werden, sondern spezialisierte, individualisierte, qualifizierte Arbeitskräfte, die teamfähig sind, die eben auch entsprechende Soft Skills beherrschen. Und so kam ihnen eben dieses Konzept der antiautoritären Erziehung bis zu einem gewissen Grad ziemlich gelegen. Und es entstanden jetzt eben auch so staatliche Kindergärten aus dieser Kinderbewegung oder dieser Kinderbetreuungsbewegung heraus, sodass man sagen kann, dass dieses doch sehr subversive Konzept der antiautoritären Erziehung auf die Interessen des Staates umgelegt wurde und so entschärft wurde. Und man resümierend sagen muss von dieser zweiten Frauenbewegung, dass es eben jetzt irgendwie nicht, was die eigentlich erforderten, auch die 68er forderten, nicht zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse so richtig kam, sondern eben, dass nur eine Anpassungsleistung war, wenn auch unfreiwillig, an die Anforderungen des Postmodernismus, Flexibilität, Soft Skills und so weiter betreffend. Und nur dahingehend werden dann eben auch immer und auch wieder hier Veränderungen durch den Staat zugelassen. Und kommt es eben zu Liberalisierungstendenzen. So, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz was zur Frauenpolitik in der DDR sagen. Ich spreche hier bewusst von Politik, weil es die Frauenbewegung eigentlich ziemlich stark unterdrückt wurde. Es wurde hier eher so eine Emanzipation von staatlicher Seite von oben praktiziert. Die Grundsätze und Ziele dieser Frauenpolitik waren eben auch die absolute Gleichberechtigung im öffentlichen Leben und im Beruf und die gleiche Entlohnung. Und weil man eben auch ähnlich wie in der proletarischen Frauenbewegung in der Nichterwerbstätigkeit den alles verursachten Faktor für die Unterdrückung der Frau ansah. So herrschte dann, als man die Frauen oder sie entsprechend förderte, die Frauen an die Unis drangen und in die Arbeitswelt drangen, herrschte dann sehr schnell der Mythos von der abgeschlossenen Emanzipation der Frau vor und man war dann eben überhaupt nicht mehr sensibilisiert, um noch so tradierte Verhältnisse zu bekämpfen. Also so blieb nämlich der Frau nach wie vor der Hauptteil der Haushaltsführung und der Familienpflege überlassen und diese Doppelbelastung, die nun zukam, also dadurch, dass ja verlangt wurde, dass eine moderne, selbstbewusste Frau eben auch selbstständig ist und finanziell eigenständig ist und arbeiten geht, wurde nicht so richtig darüber nachgedacht, okay, was macht das denn jetzt mit der Frau, die eben den anderen Bereich aber eben auch abdecken muss. Ne? Genau, und auch in den patriarchalen Strukturen in der Arbeitswelt, also dass gerade so die Chefetagen eigentlich fast da nur Männer vertreten waren, das wurde auch überhaupt nicht gesehen, dafür war man nicht sensibilisiert. Die Frauen waren ja jetzt gleichberechtigt emanzipiert und da hat man nicht sich weiter drum bemüht. Man wendete sich also auch hier von diesem Einfamilienernährermodell ab, wo man auch wieder sagen kann, okay, wie viel waren da eben einfach auch ökonomische Gründe dem unterlegen, weil eben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg es viele Arbeitskräfte benötigte, um den sozialistischen Staat aufzubauen. Und man hier eben auch wieder sieht, dass die Inklusion der Frauen in die gesellschaftlichen Prozesse immer abhängig war von der Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen Lage. Was sich dann auch wieder zeigte nach der Wende, wo es dann auf einmal wieder zu einer Krise kam und es zu einer überproportional hohen Arbeitslosigkeit unter Frauen kam, wo man hier wieder sieht, dass in solchen Notlagen eben dann die lediglich verdeckten Geschlechtsrollenstereotype einfach wieder freigesetzt werden, ne? Die vorher gedeckelt sind, wenn man sich leisten kann oder wenn man die Arbeitskräfte braucht. Und das wird aber sofort wieder in jeder Notlage, in jeder Krise werden die Karten wieder neu gemischt und sind, oder eben gerade nicht neu gemischt, und werden sie wieder auf ihre Rollen, ihnen die Rollen zugewiesen. Im Zuge der postmodernen Gesellschaft und der damit einhergehenden Individualisierung sah man in dieser überproportionalen Arbeitslosigkeit jetzt aber irgendwie kein patriarchales Problem, es entstand kein kollektives Protestverhalten daraus. Auch scheint die Sensibilität für so manchmal heutzutage subtiler gewordene Unterdrückungsmechanismen kaum mehr vorhanden zu sein. Die Aufregung scheint irgendwie vorbei zu sein. So, und heute finden wir eben einen sehr gezähmten, gemäßigten, professionalisierten, akademisierten Feminismus vor in Form von institutionalisierter Frauenförderung, was natürlich auch gern oft so einen Alibi-Charakter hat. Wird eben gesagt, okay, ihr habt jetzt eure Quoten und Frauen dringen immer mehr in die Chefetagen, was wollt ihr denn noch? So. Und man muss natürlich auch sagen, dass von so einer Frauenförderung vor allem westliche, weiße, gut ausgebildete Frauen profitieren. Das Problembewusstsein in der Frauenbewegung liegt hier vor allem so im pädagogischen Bereich, also in der Sozialisation, und es wird sich eben um die entsprechenden Repräsentanzen der Frauen in der Öffentlichkeit bemüht, oder das wird eben problematisiert und thematisiert. Das sind häufig sehr spezialisierte Debatten, ohne eine gesellschaftskritische Fundierung oder gar eine Utopie. Und die Infragestellung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird anscheinend eben durch, je mehr die Frau in die Gesellschaft integriert wird, umso weniger wird eben, werden die gesellschaftlichen Verhältnisse in Frage gestellt. Die Rechte und Freiheiten der Frauen gelten heute in der Bevölkerung gemeinhin als abgeschlossen, erreicht und als selbstverständlich. Frauenbewegungen hätte man ja heute überhaupt nicht mehr nötig, und es sind nur noch so einige verbohrte Emanzen, die da kritisieren, was gar nicht mehr existiert. Oder aber, und diese Position wird ja auch immer populär oder ist sehr, sehr populär, sie kritisieren da was, was dem männlichen oder weiblichen Wesen entspricht, wo sich da keiner irgendwie was ändern kann. Also dieser Ergänzungsansatz wird wieder sehr populär. Sodass aus diesem Postfeminismus, also irgendwie, wir haben ihn ja auch gar nicht mehr nötig, auch ein Antifeminismus wird. Heute sind die Sphären tatsächlich in manchen Bereichen etwas durchlässiger. Diskriminierungen sind manchmal schwerer auszumachen. Das ändert aber nichts daran, dass viele Frauen immer noch ihre Rollen, diese Rollenerwartungen erfüllen, dass gerade wenn Kind ins Spiel kommt, sie sehr schnell auf ihr Mutterdasein reduziert werden, sie im, vor allem im Niedriglohnsektor zu finden sind, wieder auch so typisch weibliche Berufe eben übernehmen. Viele der Forderungen sogar von der ersten Frauenbewegung sind auch heute noch aktuell, also zum Beispiel die Forderung nach der Abschaffung des Abtreibungsparagrafens oder die Forderung nach gleicher Entlohnung. Und es gilt für beide, für Männer wie Frauen, nach wie vor der Zwang der geschlechtsspezifischen Identität und der Übernahme von so kollektiven Geschlechtsnormen, aus denen wir auch nicht rauskommen. Mit der einsetzenden Globalisierung und Internationalisierung wurden jetzt plötzlich in der Frauenbewegung die Differenzen unter Frauen deutlich, in den unterschiedlichen Kulturen, sodass man dann anfing zu zweifeln, ob es überhaupt noch so ein verbindendes Element unter den Frauen gäbe. Oder ob nicht so eine, wie es jetzt heißt, so eine begriffliche Konstruktion wie Frau nicht zu totalisierend sei, weil sie immer etwas ausschließen muss, nie alle Differenzen berücksichtigen kann. So ist eben auch das Motto heute lieber queer als lesbisch. Es wird eben auch so eine einheitliche oder vereinheitlichende Geschlechtsidentität hinterfragt und versucht eben auch so eine Differenzen zwischen Homo- und Heterosexualität zu dekonstruieren, was so viel heißt wie destabilisieren, zu hinterfragen, als eben ausschließende Kategorien. Ich habe mal versucht, die gegenwärtigen Strömungen in einer Übersicht ein bisschen zusammenzufassen. Das ist natürlich sehr mit Vorsicht zu genießen, weil sehr kurz und knapp, und es ist, fehlt natürlich auch einiges, aber vielleicht hilft es ja so ein bisschen, um einen Überblick zu bekommen. Also wir finden eben heute so einen klassischen Gleichheitsposition vor, die eben davon ausgeht, dass Männer und Frauen grundsätzlich gleich sind, und eine Strömung fordert eben die rechtliche und soziale gleichberechtigte Eingliederung, also die Integration auch in die gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Dieser Position wird vorgeworfen, dass man sich ja hier nur der männlichen Norm sozusagen bediene, anbietere und nichts an den Herrschaftsstrukturen an sich ändert, sondern einfach mitspielt und das eben nicht in Frage stellt, diese Herrschaftsstrukturen. Daraus entwickelte und deswegen existiert eben auch noch eine radikalere Form dieser Gleichheitsposition, die eben davon ausgeht, dass diese hierarchische Unterscheidung eine Folge von einem patriarchalen System ist und so eine Gleichverteilungsbemühungen eben nicht so viel bringen, weil es eben nichts an diesen Herrschaftsstrukturen ändert. So ähnlich argumentierte ja auch die zweite Frauenbewegung. Hier geht es jetzt also um die Aufhebung, die Abschaffung der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Dieser Position wird häufig vorgeworfen, dass sie doch einen sehr universalistischen Anspruch hätten, ähnlich wie der Marxismus, so eine große Erzählung, der Feminismus, der eben so eine Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik integriert, und aber dadurch, weil es eben so eine große, sich über alles stülpende Erklärung ist, die Differenzen nicht sieht, sehr eurozentrisch ist, das wird ihr vorgeworfen, und dass sie eben positiv sich bezieht auf so Einheitsbegriffe oder vereinheitlichende Begriffe wie Frau, Identität und mit diesen Kategorien arbeitet und sie damit auch noch bestärkt. So ist der Vorwurf. Darauf reagierte jetzt so eine Differenzposition, die eben versuchte, nun die Differenzen der Menschen und der Frauen eben gerade hervorzuheben. Sie versucht jetzt eben so einer westlichen kulturellen Dominanz und Identitätspolitik ein Ende zu setzen. Und sieht eben diese Differenzen mittlerweile nicht mehr nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch innerhalb der Geschlechter. Und sie strebt eben so ein herrschaftsfreies Nebeneinander aller Differenzen an. Und Geschlecht soll eben auch gesehen werden als nicht, oder wird gedacht als nicht hierarchisch, widersprüchlich, fragmentiert. Und hier geht es also auch um die Anerkennung und manchmal eben auch Idealisierung der Differenzen, die hierarchiefrei nebeneinander stehen sollen. Dieser Position ist meines Erachtens vorzuwerfen, dass in der patriarchalen Gesellschaft ein nicht-hierarchisches Ausleben von Differenzen einfach ein Trugbild ist, weil es der Kapitalismus einfach ein Herrschaftssystem ist, der notwendigerweise Hierarchien immer wieder schafft. Und also hier geht man sozusagen an den Realitäten vorbei. Und sich es hier nur lediglich um die Vervielfältigung von Identitäten handelt, nicht aber um die Abschaffung von Identitäten. Und diese Vervielfältigung schützt einfach nicht vor der Existenz von Hierarchien. Darauf wiederum reagierte dann eine sehr radikale Position, der Dekonstruktivismus, der jetzt versuchte, nicht mehr nur die Differenzen hierarchiefrei stehen zu lassen, sondern eben auch wirklich Identitäten radikal zu kritisieren. Auch das Identitäten wie Frau eben zu kritisieren. Es geht jetzt also nicht mehr nur um die Anerkennung der Differenzen, sondern auch um die Dekonstruktion, was eben so viel heißt wie Destabilisierung der doch sehr pauschalisierenden Kategorien. Und es wird versucht, die Kohärenz, also die Widerspruchsfreiheit innerhalb dieser Identitäten, Einheiten wie Frau, Mann, in Frage zu stellen oder aufzuzeigen, wie brüchig eigentlich solche Identitäten sind. Der dekonstruktivistische Ansatz ist also weder ein Gleichheits- noch ein Differenzansatz, sondern er hinterfragt ganz radikal die Zwangseinheit Frau. Frauen sind andere, unter anderem, es gibt eben nicht die Frau. Gemeinsamkeiten seien unzulässig, man ist skeptisch gegenüber jeglichen Universalitäten und die Kategorie Geschlecht erfährt eben hier so einen Bedeutungsverlust, sie gilt als, oder soll versucht werden, sie als instabile, begriffliche Konstruktion zu begreifen. Dass es halt wirklich ein pures Konstrukt ist, so eine Geschlechtsidentität. Und eine der Vordenkerinnen oder herausragenden Denkerinnen des Dekonstruktivismus ist ja Judith Butler, die eben ganz klar sich davon abwendet und sagt, dass es kein vordiskursives biologisches Geschlecht gibt. Also sie trennt jetzt nicht mal mehr zwischen Sex und Gender, wie das vorher oder jetzt eben auch viele machen, dass sie sagen, es gibt ein biologisches, ein ansozialisiertes Geschlecht, sondern sie sagt, Sex ist immer schon Gender. Es gibt eben dieses biologische Geschlecht nicht. Es stellt sich diskursiv, wie sie sagt, innerhalb einer heterosexuellen Matrix immer her. Und sie beharrt so darauf, dass es eben das Geschlecht an sich nicht gibt, weil eben schon die Annahme des Geschlechts, wie sie sagt, unfrei mache, weil es immer etwas ausschließen muss, was in dieses Geschlecht, was in diese Definition, in diese Einheit nicht reinpasst. Und deswegen lehnt sie diese Kategorien komplett an und möchte sie eben als konstruiert entlarven. Und dem Dekonstruktivismus geht es, Butler versucht jetzt eben die sprachlichen Bedingungen für die Zweigeschlechtlichkeit zu untersuchen und ohne aber an diese Analyse an historische Konstitutionsprozesse zu koppeln. Ne? Bei ihr ist alles diskursiv materialisiert, wie sie sagt. Jetzt löst also die Vorstellung vom allgegenwärtigen Patriarchat, so wie wir es ja aus der klassischen Feminismus kennen, also diese Vorstellung vom allgegenwärtigen Patriarchat wird abgelöst. Es ist also nicht mehr von der Macht von Männern über Frauen die Rede, um jetzt mal ganz verkürzt zu sprechen, sondern es geht jetzt um die durch die kulturelle Normierung Ausgegrenzten. Das sind jetzt nicht mehr Frauen sozusagen immer die Unterlegenen, sondern es sind die, die sich an den Rändern der Identitätseinheiten befinden und da irgendwie nicht so richtig reinpassen. Und dieses Ausgegrenzte, das ist Jill Butler sehr wichtig. Hier sieht sie auch ein großes Potenzial. Und sie sagt, das Ausgegrenzte ist das nicht, Zitat, nicht entzifferbar, ist der nicht entzifferbare Bereich, der den ersten Bereich als das Gespenst seiner eigenen Unmöglichkeit heimsucht, ist dessen konstitutives Außen. Also, hier sieht man schon, der steht auch da drauf, ne? Also, das Ausgegrenzte ist das, ist der nicht entzifferbare Bereich, der den ersten Bereich als das Gespenst seiner eigenen Unmöglichkeit heimsucht, ist dessen konstitutives Außen. Ne? Und dieser Satz zeigt, dass eben beides drinsteckt. Also dass halt das Außen sowohl die Einheit erst konstituiert, indem es eben sagt, ich bin die Nicht-Identität. Und deswegen kann sich die Identität erst definieren über die Negation. Deswegen konstituiert es und zeigt aber, hält dieser Identität auch gleichzeitig den Spiegel vor und zeigt eigentlich, wie unmöglich es ist, dass diese Identität so einheitlich besteht, wie sie sich wähnt. Ne? Also sie ist nicht so einheitlich. Also sie zeigt auf der einen Seite die Unmöglichkeit auch, auf der anderen Seite konstituiert sie aber diese Identität, diese Einheit erst. Das ist so der Ansatz von Butler. Und das ist ihr eben sehr wichtig, dieses Unlebbare, Undefinierbare, Verworfene, wie sie sagt, aufzuzeigen an den Rändern dieser Identitäten. Und sie will eben durch das Aufzeigen dieses Verworfenen erreichen, dass durch die heterosexuelle Machtregime entstandene Kategorien, diese Kategorien versucht sie eben als Konstrukte zu entlarven, indem sie das eben aufzeigt. Sie versucht eben so eine Geschlechterunordnung zu schaffen, wie sie sagt. Auch gerade die Kategorie Frau sieht sie eigentlich in der Kategorie Frau überraschenderweise dann doch ziemlich subversives Potenzial und betont eben auch wieder die Mannigfaltigkeiten, die Frauen doch so an sich haben und dass man eben das nicht vereinheitlichen kann und deswegen nimmt sie sich genau diesen Begriff und um zu versuchen zu reartikulieren, zu erweitern, ihr eine neue Bedeutung zu geben, zu pluralisieren und von jeder Einschränkung zu befreien. So sind einfach mal so Schlagwörter von Judith Butler, die ich jetzt mal aneinandergereiht habe. Mit dem Ziel, die Schranken der Identitätskonzepte zu durchbrechen, wie sie sagt. Dieser Ansatz ist sehr konsequent, weil er wirklich das Subjektbegriff als ich würde sagen, patriarchale Kategorie, das würde Bartha nicht sagen, sie würde sagen, hierarchische Kategorie, analysiert und damit auch ablehnt, weil das Subjekt immer etwas ausschließen muss, damit es überhaupt existieren kann. Und das hat Butler eben auch erkannt. Genau. Und so kritisiert sie und die Dekonstruktivistin eben auch so einen klassischen Feminismus. Dieser würde, indem er, also der Feminismus, indem er mit männlichen und weiblichen Kategorien arbeitet, diese nur immer wieder zementieren und das patriarchale binäre Geschlechtermodell zementieren und die Differenzen zwischen den Frauen wird immer wieder als Argument gegen so ein universales Konzept angebracht, wie es eben der klassische Feminismus formuliert. Also dieses Universale, ähnlich wie Marxismus, sei der Feminismus eine weitere große Erzählung, wie Sie sagen, die zu einseitig sei, die über etwas überstülpt, nicht alle Differenzen erkennen kann, sodass eben eigentlich eine universale Gesellschaftskritik, wenn man den Dekonstruktivismus konsequent zu Ende denkt und ernst nimmt, so eine universale Gesellschaftskritik nicht möglich ist und als immer zu totalitär ausgeschlossen ist. So wird sich jetzt eher versucht, so einer mikropolitischen Ausrichtung hinzuwenden, wie es eben auch in der Queerbewegung der Fall ist, also wo versucht wird, so im Kleinen, im Einzelnen zu gucken, okay, wo kann ich Verwirrungen schaffen? Es geht um Verschiebung von so Identitätskonzepten, um eben zu sehen, was denn da Neues entsteht, um Bedeutungen umzuformulieren. Meines Erachtens verkennt Butler, und da würde ich dann eben auch diese Theorie kritisieren, den Zwang zu Identitätsbildung, oder sie unterschätzt ihn, als indem sie sagt, das ist etwas diskursiv Hergestelltes. Das geht meines Erachtens an der Ursache, warum Geschlechter existieren, also an den Realitäten vorbei, weil sie ja eben auch, also sowas würde sie eben auch ablehnen, so eine Gesellschaftsanalyse, so eine radikale, universale Gesellschaftsanalyse. Sie sagt eben, es existieren keine totalitären, sondern lediglich hegemoniale Machtregime, ne? Und hält sich damit eben offen. Also es gibt keine Strukturkategorien, es ist alles Diskurseffekt, es bleibt dadurch merkwürdig geschichtslos, meines Erachtens diese Theorie, und bezieht eben so eine gesellschaftlichen Produktions-Reproduktionsprozesse überhaupt nicht in die Analyse mit ein, sondern es sind irgendwie Machtregime, dem aber keine Strukturkategorie vorausgeht. Ne, das ist richtig, das behauptet sie. Ich würde dann eben auch widersprechen, so wie das die Dekonstruktivisten versuchen, oder würde sagen, dass Geschlecht eben nicht beliebig dekonstruierbar ist. Dekonstruiert heißt ja zu destabilisieren, zu reartikulieren. Da würde Butler ja auch noch mitgehen, die Identitätsfindung für die Subjektwerdung notwendig ist, das sagt sie ja auch, und alles abgespalten werden muss, was in dem Subjekt nicht aufgeht und auf Frauen, auf Homosexuelle, auf Schwarze und so weiter projiziert wird. Ne? Okay, also ich habe jetzt eigentlich auch nur nochmal das wiederholt, was ich schon gesagt habe, das ging jetzt deswegen vielleicht ein bisschen schnell. Also, was ich sagen würde und wo ich denke, dass Butler auch noch mitgehen würde, ist, dass so eine Identitätsfindung für eine Subjektivität. Ja. Also dass es sich eben sprachlich herstellt. Ne? Also sie sagt, eigentlich sagt sie, also ich habe schon versucht, das Wort performativ zu vermeiden, weil das eigentlich so das Kernwort ist, dass sich etwas durch, indem ich es bezeichne, herstellt, materialisiert, wie sie sagen würde. So. Ja, genau. Und also Sie, ich würde sagen, dass so eine Identitätsfindung eben für eine Subjektwertung notwendig ist. Und so analysiert sie das auch, dass eben Identitäten immer wieder existieren und entstehen, so eine Zwangskategorie auch ist, weil eben genau, und diese Identität existieren, auch nur existieren kann, wenn sie was von sich abspaltet. Ne? Wenn etwas, das nicht in ihr aufgeht, abgespaltet wird und projiziert wird auf Frauen, auf Homosexuelle, auf Schwarze, alles das projiziert wird, was in dem bürgerlichen Subjekt nicht aufgeht. Ne? Und das würde Butler eben so auch noch sagen, und da würde ich auch mitgehen. Das wollte ich eigentlich nur noch sagen. Und genau. Aber was sie meines Erachtens verkennt, ist, dass das Geschlechtersystem eine Strukturkategorie ist. Das würde sie eben dann nicht mehr sagen, sondern es stellt sich eben alles performativ her bei ihr. Und ich würde sagen, dass Geschlecht oder die Existenz von Geschlecht wesentlich ist, damit der Kapitalismus funktionieren kann, eben indem er zum Beispiel wie Roswitha Scholz das ja dann, denke ich, auch noch darlegen wird, Sonntag, den abgespaltenen Bereich schaffen muss, in dem eben alles rein projiziert wird oder reinkommt, der Reproduktionsbereich dort drin steckt, in diesem abgespaltenen Bereich, was eben in der Produktionssphäre nicht aufgeht. Und deswegen, denke ich, ist das eine grundlegende Strukturkategorie, wo Butlers Analyse einfach aufhört. Genau, es ist auch merkwürdig, dass doch so viele Kategorien durch den Dekonstruktivismus in Frage gestellt werden, nur eben die Kategorien Kapitalismus, Patriarchat gar nicht Thema sind, als eigentlich Konstituierende nicht Thema sind und somit irgendwie auch nicht so richtig in Frage gestellt werden. Es geht hier halt darum, Normierungspraktiken anzugreifen, das macht Butler, aber eben nicht die Strukturen dahinter. Hm? Meines Erachtens schwächt auch so eine ständige Betonung der Mannigfaltigkeiten, wie sie sich auch ausdrückt, so ein Subjektbegriff nicht oder nicht so richtig, was sie ja eben vorhat, indem sie immer wieder darauf verweist oder die Dekonstruktivistin auch darauf verweisen, guckt euch an, wie viele Differenzen es unter Frauen gibt, also ist denn eigentlich diese Kategorie überhaupt noch haltbar? Und dass das gar nicht so einen Subjektbegriff oder Identitätsbegriff schwächt, sondern ich sehe hier eher Parallelen zu dem postmodernen Subjektverständnis, dass eben ein individualisiertes Subjekt eigentlich braucht. Es ist dieses individuelle postmoderne Subjekt ist ein Potpourri aus den verschiedensten Aspekten, aus verschiedensten Differenzen zusammengesetzt und vereint einfach ganz viele Differenzen in sich. Das einfach notwendig ist, um in unserer globalisierten, flexibilisierten Welt, Arbeitswelt zu bestehen. Und gerade Frauen, ne, also auch diese Kategorie, die sie ja eigentlich nimmt und irgendwie subversiv wenden will, finde ich, steckt hier eigentlich nur das modernste Subjekt überhaupt drin, weil eben gerade Frauen so viele verschiedene Identitäten in sich vereinen. Ne? Was aber eben notwendig ist, um in der postmodernen Gesellschaft zu bestehen. Also sie muss diese 4 Ks, Kinderküche, Kerl, Karriere, versuchen irgendwie in sich aufzunehmen, zu vereinen und ist damit ein wahnsinnig flexibilisiertes, postmodernes Subjekt par excellence. Genau, und so kann man sagen, dass man halt durch diese ständige Betonung dieser Differenzen und Unterschiede eigentlich so den ökonomischen Bedingungen der Postmoderne folgt, die eben so ein flexibilisierte, vielseitige, differenzierte Arbeitskräfte benötigt. Es ist auch gerade dem Differenzfeminismus vorzuwerfen, oder hier besteht eben auch die Gefahr, dass so Ungleichheiten sehr stark zu Differenzen positiviert werden, also dann eben auch verharmlost werden, weil man ja irgendwie so Herrschaftskategorien oder Systeme dahinter gar nicht mehr so richtig erkennt. Alles ist auf einmal Differenz. Es wird dann auf einmal wieder so ein totaler Begriff. Es ist alles Differenz. Und da würde ich eben vor allem so dem Differenzfeminismus da einen Vorwurf machen. Aufgrund dieser unendlichen Differenzierung oder eben auch der Ablehnung des Patriarchatsbegriffs, was ja Butler auch tut, weil er eben zu universal ist, ist keine allgemeingültige Gesellschaftskritik, ökonomisch und fundierte Gesellschaftskritik mehr möglich, sondern sie wird aufgegeben, Zitat, zugunsten einer dubiosen Vielfalt, die nichts mehr erkennen kann. Es herrscht dann eben, oder es wird eben auch nicht mehr so richtig so eine allgemeingültige Utopie zugelassen. Alles scheint irgendwie gescheitert zu sein, alle großen Erzählungen, wie sie immer sagen, sodass, wie Jutta Sommerbauer, auch eine Queer-Kritikerin, feststellt, so diese nun eingeschränkt erscheinenden politischen Handlungsspielräume modern verklärt werden zur Mikropolitik, die sich eben auch sprachlos macht durch die Ablehnung aller Kategorien. Ne? Es darf jetzt nicht mehr so richtig unhinterfragt von Frauen, von Männern die Rede sein. Letzten Endes macht es sich dadurch aber eben zahm und wirkungsarm, indem es eben sich selber sprachlos macht, im Kleinen bleibt, keine allgemeingültige Utopie mehr hat. Meines Erachtens, kurz zum Schluss noch, ist es wichtig, den Feminismus mit den ökonomischen und politischen Verhältnissen zu vermitteln und das eben nicht außer Acht zu lassen. Die feministische Theorie muss sich grundsätzlich öffnen für die Kritik an Kapital, an Staat, an Nation, wobei man natürlich bedenken muss, dass die Beseitigung des Kapitalismus zwar die Voraussetzung ist, um das Patriarchat abzuschaffen, aber eben keine Garantie dafür darstellt. Also es darf nicht zu einem Nebenwiderspruch kommen, ne? Das ist klar. Es muss möglich sein, wie Jutta Sommerbauer das sagt, das patriarchale Subjekt zu kritisieren, ohne sich auf die antiaufklärerische Seite zu stellen, sondern eben mit den existierenden Kategorien zu arbeiten, wie Frau, wie Mann. Und es nützt nichts, diese Kategorien in Anführungszeichen zu setzen, um so zu zeigen, wie brüchig die sind, sondern es gibt meines Erachtens einen vereinheitlichende Kategorien und es gibt da etwas, was alle Frauen eint, und das ist, wie Hertha Nagel-Dotschikal sagt, Zitat, die Gemeinsamkeit besteht nicht in einem geteilten Wesen, sondern in einem geteilten Problem. Oder Jutta Sommerbauer dazu, dieses Wir ist ein im gesellschaftlichen Prozess entstandener Zusammenschluss, der auf seine Abschaffung hofft. Und diesen gesellschaftlichen Prozess dahinter darf man aber eben nie vergessen. Und meines Erachtens darf man eben auch nicht vergessen zu gucken, wo kommt denn das überhaupt her? Wie ist ein Patriarchat entstanden? Auf welchen biologischen Voraussetzungen fußt denn, wurde denn irgendwie so ein Geschlechtersystem überhaupt erst hergestellt? Ne? Und sowas, also das würde Butler ja ganz klar ablehnen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist aber, denke ich, meines Erachtens notwendig, um das Patriarchat zu verstehen. Und ich würde eben mit Gail Rubin auch sagen, Geschlechter sind eben eine endlose Vielfalt und monotone Ähnlichkeit. Genau, es darf eben auch nie der Bezug zu den tatsächlichen Lebensbedingungen von Frauen verloren gehen, was häufig auch der Fall ist. Also natürlich geht es letzten Endes bei aller radikalen Gesellschaftskritik auch darum, dass Frauen partizipieren können an den gegebenen Verhältnissen, sie eben auch zu integrieren in die Arbeitsverhältnisse, und sowas wird meines Erachtens auch häufig außer Acht gelassen, sich eben auch anbiedern, natürlich an die Verhältnisse, einfach um zu gucken, wie es den individuell den Frauen eben auch geht. Feminismus braucht den Anspruch auf Objektivität, Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit. Er darf natürlich unter Berücksichtigung aktueller gesellschaftlicher Gegebenheiten, er darf dann natürlich nie ahistorisch sein, das ist klar, aber er braucht eben diesen Anspruch auf Objektivität. Und es wird eben jetzt so vom postmodernen Feministin gesagt oder gemeint, dass diese Methode des Herausforderns, Umkehrens, Umdeutens irgendwie weitreichender und innovativer sei. Letzten Endes ist er aber vielleicht nur beliebiger und unspezifischer als das, Zitat, urteilende, Entscheidung treffende Denken, das mit dem Wahren gegen das Unwahre, mit dem Richtigen gegen das Falschen antritt. Mir ist es auch nicht so richtig klar, wieso man gerade heute, wo der Kapitalismus derart total ist, in jede Winkel der Welt Einzug gehalten hat und er so global und so total ist, auf einmal mit kleinen Erzählungen reagiert und kleinen Strategien sozusagen versucht, dagegen zu halten. Also das empfinde ich als einen großen Widerspruch, auf so eine globalisierte Gesellschaftssystem derart zu reagieren. Sondern man muss meines Erachtens erkennen, es gibt an dieser einen Systemtheorie festhalten, und dieses eine System ist das kapitalistische Patriarchat, in dem die Frauenunterdrückung eben ein Kernelement darstellt. Genau. So, vielen Dank. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie ein bisschen verfranst, glaube ich. Ich wollte nur noch zum Abschluss noch mal hinweisen auf unseren Blog. Da findet ihr alle unsere Veranstaltungen, die wir sonst so machen, Artikel dazu. Ihr könnt gerne uns auch schreiben, Kommentare schreiben oder eine E-Mail schreiben. Morgen werden wir ja dann auch noch mal früh um 10 Veranstaltungen machen zum patriarchalen Sprache. Die wird dann, verspreche ich, etwas kürzer auf alle Fälle und knackiger sein. Dazu wollte ich noch gerne einladen. Ja, also das wird so eine Lesung mit kleinen Input-Referaten dazwischen, also ein bisschen unterhaltsamer vielleicht. Aus der darauffolgenden Diskussion haben wir einzelne Fragen, Anmerkungen und Monologe ausgewählt und nachgesprochen. Ich glaube, ich verstehe die Differenz, die du zwischen Strukturanalyse und performativer Herstellung gemacht hast, nicht ganz. Weil es für mich auf zwei unterschiedlichen Ebenen liegt. Nur weil etwas performativ hergestellt wird, heißt es nicht, dass es nicht Strukturen bilden kann. Diese Strukturen können ja auch zwanghaft sein. Also nicht absolut zwanghaft, natürlich gewisserweise veränderbar, aber trotzdem stabil. Also ich verstehe nicht, dass du so einen ganz harten Unterschied aufmachst und sagst, wenn man irgendwie diskursanalytisch Sachen über Performativität begründet, dann kann man keine Strukturanalyse betreiben. Der Unterschied liegt ja sicher da drin, dass ich sagen würde, dem geht etwas vorher. Und bei Butler stellt sich das irgendwie her und bedingt sich gegenseitig, ohne dass es irgendwie einen Anfang hat, einen Ursprung hat, es irgendwie etwas gibt, was dem zugrunde liegt. Ne? Zum Beispiel, also wo ich sagen würde, okay, es ist das kapitalistische System benötigt eben diese Normen, diese Identitäten, ne? Und deswegen existieren sie und werden natürlich diskursiv immer wieder reproduziert. Auch so was Großes wie der Kapitalismus wird ja hergestellt. Es gibt ja auch keinen Kapitalismus, der Arbeit oder der Waren vorgängig ist. Auch das wird ja hergestellt. Ja, aber ich glaube, dass Butler eben gar nicht von sowas spricht, von sowas Großem wie dem Kapitalismus. Sie hat keine also betrachtet sich das ja überhaupt nicht ökonomisch, sondern sieht diese heterosexuelle Matrix, ne, die so ein Machtregime ist, was sich irgendwie materialisiert, was sich irgendwie herstellt, ohne dass es irgendwie auf Produktions-, Reproduktionsprozesse begründen kann oder zurückgeht. Und das ist das, was mir da fehlt. Glaube ich, also, ja. Sowas würde sie eben auch einfach ablehnen, glaube ich, ne? So ein festes Gebilde überhaupt zu beschreiben, wie solche festen ökonomischen Bedingungen so. Das würde sie, meines Erachtens, wahrscheinlich auch gar nicht machen. Weil es zu totalitär wäre. Und es in diesem Machtgefüge sich das ja bei ihr alles so labil, also so sich beweglich ist und irgendwie sich zu verschieben lässt. Ne? Also es lässt sich ja verschieben, ihrer Meinung nach. Und ich denke, da lässt sich, das ist zu starr, um innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Verhältnisse etwas zu ändern. Ich würde auf jeden Fall widersprechen. Butler hat sich mit der griechischen Finanzkrise und der Globalisierung auseinandergesetzt. Zum Beispiel in einem Artikel, den ich neulich gelesen habe. Es ist nicht so, dass sie sich nur mit kleinen Dingen beschäftigt, sondern dass sie sich auch mit den gesellschaftlich relevanten Fragestellungen auch im ökonomischen Bereich auseinandergesetzt hat. Auch wenn es nicht ihr Schwerpunkt ist. Ja, ich kenne den Artikel nicht, aber das ist, glaube ich, ungesehen. Also, dass sie natürlich so krisenhafte Erscheinungen und so im Kapitalismus natürlich erkennt, ne? Also sie erkennt den Zwang zur Normierung und so, ne? Also diese ganzen Sachen sieht sie ja. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber sie erkennt meines Erachtens nicht, was dem zugrunde liegt, nämlich ein universales, totalitäres System, das dem zugrunde liegt und wo innerhalb dieses Systems man nicht, und das versucht sie ja durch diese Bemühungen, was zu reartikulieren, zu verschieben, ne? Das bedeutet ja, dass sie denkt, dass es einfach kein starres System ist, was da zugrunde liegt, sondern irgendwie es Machtregime, Verhältnisse, normative Gesetzmäßigkeiten gibt, die eben irgendwie diskursiv hergestellt werden, aber eben auch verschiebbar sind und da liegt keine grundlegende Gesellschaftsanalyse, also wirklich in dem Sinne zugrunde, also in dem Sinne, dass es eben ein totalitäres, grundsätzliches Prinzip gibt, was alles in sich aufnimmt, was alles verschlingt. Das würde sie ja nicht sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Sie würde natürlich ganz klar und eindeutig sagen, dass alles diskursiv hergestellt wird, immer wieder neu hergestellt wird und dass die Verhältnisse, die wir haben, darauf angewiesen sind, dass sie reproduziert werden durch unser Verhalten. Und dadurch ist es auch möglich, diese Verhältnisse auch zu verändern. Und mit dieser These kann man die verschiedensten Themenbereiche, Geschlecht, Sexualität, Ökonomie oder auch andere Bereiche analysieren und sich angucken, wie werden bestimmte Dinge hergestellt und wie können diese dann auch verändert werden. Das, klar, tut sie das. Aber ich würde eben da widersprechen und sagen, dass dem grundlegend was, also dass dem was zugrunde liegt, was sie nicht erkennt. Und es fällt mir immer recht schwer zu begreifen bei Butler, wie, warum sich etwas wie herstellt. Ne? Also sie betrachtet das also wie das diskursiv oder ja, wie sich das immer wieder herstellt, aber warum es so notwendig, gesellschaftsnotwendig ist, gerade diese Norm, gerade warum gibt es gerade Männer und Frauen, warum ist das so eine wichtige, relevante Kategorie, muss sie meines Erachtens verkennen, wenn sie nicht diese grundlegenden Strukturen dahinter sieht. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das macht Butler alles, aber ich würde halt trotzdem dann eben widersprechen. Ja, der Unterschied ist halt, bei Butler gibt es halt diesen Diskurs, der nicht so richtig greifbar ist und dann halt irgendwie Machtverhältnisse, die irgendwie vorgängig sind und sich performativ wieder reproduzieren, die man nicht als Ganzes angreifen kann. Und dann kommt halt diese Mikropolitik der kleinen Schritte zustande. Weil der Diskurs an sich irgendwie nicht überwindbar ist. Auf der anderen Seite hat man irgendwie materielle Verhältnisse, die ihre Voraussetzungen wie Ideologien oder auch Identitäten stetig neu hervorbringen. Und wenn man materielle Verhältnisse beschreibt, dann kann man die als Ganze angreifen und sagen, das muss überwunden werden. Da hat man was Konkretes, was anzugreifen wäre. Und nicht so einen wabernden Diskurs, den man dann verschieben kann. Ja, vorgängig ist bei Butler, glaube ich, nichts. Aber, ja. Aber sonst war das, ja, genau, so wird es auch sein. Also mir erschließt sich noch nicht, selbst wenn ich den Kapitalismus als großes System erkenne, das den ganzen Problemen zugrunde liegt, habe ich ja keinen direkten Zugriff auf das System, leider. Ich kann ja nicht jetzt persönlich den Kapitalismus abschaffen. Was kann ich denn da anderes tun, als eben eine Politik der kleinen Schritte, wie zum Beispiel eine Destabilisierung von Geschlecht durch Travestie oder was auch immer, also durch Strategien, die Butler vorschlägt. Also, das ist jetzt keine theoretisch fundierte Meinung, es ist einfach notwendig, so zu handeln. Ja, also das würde ich auch sagen, das sind super gute und schöne Sachen, die sie da vorschlägt. Und man merkt ja auch gerade, dass in solchen Bereichen, Gruppen oder so, es ja eine sehr angenehme Atmosphäre vorherrscht, wo eben versucht wird, auf die Differenzen oder auf so unterschiedliche, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen zu achten und das zu berücksichtigen und so. Ne? Das ist dahingehend ein super Ansatz. Also so zum Zusammenleben ist das natürlich eine wahnsinnig angenehme Sache. So, ne? Aber ich denke, dass sie dem, für den Einzelnen ist das wahnsinnig bedeutungsvoll, ist klar, aber dahingehend zu viel Bedeutung beimisst, wenn sie sagt, damit kann man wirklich gesellschaftliche Verhältnisse angreifen. Und das, denke ich, ist, geht meines Erachtens nicht, weil einfach in diese Identitäten immer wieder alles ohne Probleme, glaube ich, heutzutage in Zeiten, wo Metrosexualität in ist und einfach auch geschluckt wird von so einer Identität und mit aufgeht in so einer postmodernen Identität. Ich sehe dahingehend nichts Revolutionäres. Aber so für das Zusammenleben würde ich sagen, klar, auf alle Fälle. Also es ist ein wahnsinnig guter Ansatz, ein angenehmes Zusammenleben. Also wenn du das so machst, ja, Produktionsverhältnisse gegen Diskurse stellst, als wären Produktionsverhältnisse irgendwas Starres, dann ist das ja auch nicht ganz korrekt. Gerade kapitalistische Gesellschaften sind strukturnotwendig, extrem dynamisch. Da gibt es immer eine permanente Umwälzung. Die Verhältnisse folgen zwar einer Grundlogik, aber es gibt ja immer auch Spielräume, die dann zu historischen Anknüpfungspunkten für emanzipatorische Bewegungen werden können. Sowas wird natürlich immer wieder ins Kontinuum der kapitalistischen Verhältnisse integriert. Aber trotzdem verändert man ja was damit. Also da sollte man nicht den Gegensatz falsch aufmachen. Man sollte an faktischen Ausbeutungsverhältnissen ansetzen. Aber im Unterschied zur Wertabspaltungskritik könnte man fragen, können die Widersprüche zwischen Produktions- und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus nur über die Aufteilung auf zwei Geschlechter, also über eine Abwälzung auf die Geschlechterdichotomie, gelöst werden? Da gibt es ja immer auch Spielräume. Also zum Beispiel, wenn man sich die skandinavischen Länder anguckt, die sind auch Kapitalismus, aber da funktioniert es irgendwie anders. Wie anders? Also das wäre ja jetzt wirklich mal ein spannender Punkt, weil ich unterstellen würde, dass es ja trotzdem an dieser Logik von Wert und Abspaltung nichts ändert, an diesem Produktions-Reproduktionsbereich, der eben entsprechend konnotiert ist. So, ne? Dass das nicht immer konkrete Männer und Frauen sein müssen, die in diesen Bereichen spielen. Nee, das ist vollkommen d'accord. Also das ist klar. Man muss ja gucken, ne? Reproduktionsarbeit ebenso zu vergesellschaften wie Produktionsarbeit oder Produktion würde ja eine Aufhebung des Systems bedeuten, weil die Reproduktionsarbeit kein Mehrprodukt hinterlässt. Aber innerhalb der Systemlogik sind doch bestimmte Sachen zu verändern. Also man könnte sich ja angucken, kann man nicht bestimmte Sachen öffentlich organisieren, irgendwie anders lenken, sich da Ansatzpunkte suchen, auch anders zu verteilen, also die Reproduktionsarbeit zum Beispiel anders zu verteilen. Das muss ja nicht immer auf Männer und Frauen aufgeteilt sein. Okay, also darum geht es mir letzten Endes nicht. Also, dass es nicht an konkrete Menschen gekoppelt sein muss. Ja, das sagt ja auch Roswitha Scholz so. Ne? Also sie spricht von Konnotation, von Prinzipien, die gelten. Und das Prinzip ist das Wichtige, dass halt dieser Reproduktionsbereich und wie auch immer der organisiert wird, vorhanden sein muss. Ne? Da geht es ja jetzt nicht nur um Kinderbetreuung, sondern eben auch um emotionale Arbeit und so, ne? Und die einfach passieren muss. Und die aber jetzt nicht unbedingt, ist sie natürlich heutzutage noch, ne? Also das darf man auch nicht verdenken, dass viele Frauen und Männer sich in den entsprechenden, ihnen zugewiesenen Sphären befinden. Aber dass diese Prinzipien weiter bestehen, und da würde ich drauf beharren, dass das starr ist. So, egal wie man eben versucht, das den Individuen an sich das individuell zu lösen und es angenehmer zu machen oder dass sie sich eben besser dann in den Produktionsprozess integrieren können. Trotzdem bleibt diese Trennung vorhanden. Man muss ja immer für die kurze Lebensspanne, die man hat, und naja, auf die große Revolution kann man warten. Die Frage ist nur, wann passiert sie? Man muss auch immer die Momente stark machen, die innerhalb einer Systemlogik variabel sind. Das muss man. Innerhalb einer Systemlogik variabel sind. Also das war alles, worauf ich hinaus. Okay, gut. Das ich halt für wichtig hier. Ja, da hast du recht. Ein bisschen Zuschlagung in diese Richtung. Okay. Also entweder oder. Okay, gut. D'accord, d'accord, jetzt ist los. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, gibt es überhaupt so etwas wie Objektivität? Gibt es überhaupt so etwas wie Wahrheit? Mhm. Gibt es überhaupt irgendetwas, das als allgemeingültig verstanden werden kann und das du dann als Voraussetzung für politisches Handeln betrachten kannst? Das sind alles so Begrifflichkeiten, mit denen ich massive Schwierigkeiten habe. Ja, genau. Ja, das ist klar. Mhm, genau. Aber deswegen, genau. Also das ist ja genau das, was eben so ein postmoderner, dekonstruktivistischer Ansatz ablehnt und wo ich sagen würde, naja, ich beharre auf diese Objektivitäten und diese Wahrheit ist die kapitalistische Gesellschaft, die eben entsprechend funktioniert und entsprechende Mechanismen da beinhaltet oder da vorherrschen, damit dieses System überhaupt funktionieren kann. So, ne? Und das sind, und da würde ich eben von Objektivitäten und Wahrheiten sprechen. Aber was ist für dich wahr? Kannst du das überhaupt sagen? Das ist für mich so ein bisschen eine Grundsatzfrage. Kann man das überhaupt? Und wenn, dann wie? Indem man sich eben die entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnisse anschaut, wie Gesellschaft funktioniert, wie sie strukturiert ist, welche Kategorien dem zugrunde liegen. Historisch natürlich auch schaut, okay, sind welche Kategorien wie entstanden? Wie ist das Patriarchat entstanden? Und so kann man, denke ich, schon zu einer Wahrheit und Objektivität kommen. Und der Kapitalismus nimmt sich ja selber so als so wahr an. Und deswegen ist er ja einfach so global und so totalitär und stülpt sich über alles drüber wie ein heißer Brei.